Abschnitt 47 von Der rasende Reporter von Egon Erwin Kiesch. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Gelesen von Klaus Missfeld. Eines Scharfrichters Lebenslauf. Früher habe ich ein Kaffeehaus gehabt, in der Simmeringer Hauptstraße. Mein Milchlieferant war Herr Karl Seelinger, damals Scharfrichter von Wien und Milchhändler. Am 13. April 1894 kommt er zu mir herein und fragt mich, ob ich mitfahren will, nach Galizien, zu einer Hinrichtung. Ich bin ein starker Kerl, ich könnte ihm helfen. Da bin ich mitgefahren. Gezahlt habe ich nichts genommen, nur die Reise und das Essen. Die Sache hat mich halt interessiert. Am nächsten Tage haben wir dann in Neusandeck einen Fleischhacker gehängt. Fargatsch hat er geheißen. Ein Riesenkerl war's, Lustmörder und Notzüchter. Ob ich mich gegraust hab? Warum denn? Gar keine Spur. Der Seelinger hat mir auf die Schulter geklopft. Ich hab schon viel Kölfen gehabt, aber so an noch nett wie die Peppi. Na, und da bin ich mit ihm in Österreich herumgefahren, zu allen Hinrichtungen, nach Brünn, nach Chili, nach Graz. Dabei bin ich immer Kaffeesieder geblieben und habe vom Seelinger keinen Lohn genommen. Nur so aus Sport, wissen's. Im 99er Jahr im September ist er gestorben, der Seelinger. Mir ist gar nicht einmal im Traum eingefallen, mich um die Stelle zu bewerben. Da schreibt mir eines schönen Tages der Polizeirat Rattay, der ist auch manchmal zu mir ins Café gekommen, ich möchte ihn im Kommissariat besuchen. Der fragt mich so aus, ob es wahr ist, dass ich dem seligen Seelinger geholfen habe bei Justifikationen, wann und wo, und ich habe ihm alles erzählt. Wie ich fertig bin, sagt er mir, warum reichen Sie nicht ein Offert um die Scharfrichterstelle ein, Herr Lang? Das Kaffeehaus ist nichts für Sie. Da hat er ja recht gehabt. Jede Nacht sind Pöcher hineingekommen. Um 3 Uhr früh hat es immer Ohrfeigen gegeben. Ich habe mich zwar nicht gefürchtet, aber diese Aufregungen, die man als Kaffeesieder hat, sind nichts für mich. Ich bin ein friedlicher Mensch, streit mich nicht gern herum. Und ich habe mir immer ein ruhiges Leben gewünscht. Ja, Herr Polizeirat, habe ich ihm gesagt, ich tät ja ganz gern Scharfrichter werden, aber ich bin schon zu alt. Mit 45 Jahren stellt mich das Landgericht nicht mehr an. Ich soll ihm nur meine Dokumente schicken, sagt er. Er wird's schon machen. Im Februar 1900 bin ich angestellt und vereidigt gewesen als Scharfrichter des kaiserlich-königlichen Landgerichtes Wien. Trotzdem eine Menge Offerten eingelaufen waren für die Stelle, aber es hat sich keiner ausweisen können, dass er es auch wirklich leisten kann. 140 Kronen monatlich war das Gehalt und 50 Kronen für jede Hinrichtung. Es war ja nicht viel, aber besser als in die Hosen geschissen. Sehr viel habe ich gleich zu tun gekriegt, weil man seit dem Tod vom Seelinger alle Hinrichtungen aufgeschoben hat. Nur wie man die Juliane Hummel, die Kindesmörderin, aufgehängt hat, im Jänner 1900, hat man dazu den Wohlschläger kommen lassen, den Prager Scharfrichter. Die Hummel ist auf ihn geflogen. Noch unter dem Galgen hat sie zu ihm gesagt, Sie haben so ein liebes Gschau, Herr von Wohlschläger. Aber er hat dann so lang an ihr herumgewurstelt, dass sie noch 5 Minuten gelebt hat. So ein Patzer war der Wohlschläger. Na ja, für die Provinz war er gut genug, aber nach Wien konnte man ihn nicht berufen, nach so einem öffentlichen Skandal. Deshalb hat man mich ja aufgefordert, weil ich mich schon auskennt habe. Meine erste selbstständige Hinrichtung, das war interessant. Nämlich der letzte Delinquent, den ich als Gehilfe gehabt habe, war auch mein erster Delinquent, wie ich Meister war. Das war so. Im April 1899 bin ich mit dem Seelinger nach Rudolfswerth in Krain gefahren, um einen Zigeuner aufzuhängen. Simon Held hat er geheißen und hat 6 Raubmorde verübt, alle an alten Frauen, Ausgedingerinnen. In der Nacht vor der Hinrichtung hat er den Untersuchungsrichter rufen lassen. Er will seine Komplizen nennen. Er hat auch ein paar Namen angegeben, aber man hat's ihm nicht geglaubt und hat die Hinrichtung nicht aufgeschoben. Zur Sicherheit hat man nach Wien telegrafiert und es ist die Antwort gekommen, man soll ihn nur henken. Eine Stunde später hat die Justifikation stattfinden sollen. Ich habe ihm gerade die Schlinge um den Hals gelegt. Da kommt ein Beamter gerannt mit dem Telegramm, dass er begnadigt ist. Na, da sind wir halt wieder nach Hause gefahren. Der Zigeuner hat sich ein paar Wochen später von seinen Freunden eine Geige in die Zelle kommen lassen und darin war eine Schnur. Und mit der hat er sich aus dem Fenster heruntergelassen. Der Posten hat auf ihn geschossen, hat ihn aber nicht erwischt. Erst ein paar Monate darauf, wie er einen neuen Raubmord begangen hat, ist er wieder eingenäht worden und wieder zum Tod durch den Strang verurteilt. So ist der erste Delinquent meiner Scharfrichterzeit einer gewesen, dem ich schon Maß genommen hatte. Ich habe ihn auch tadellos gehängt. In 45 Sekunden war er tot. Das war am 3. März 1900. Warten Sie einen Augenblick. Ich muss zur Sicherheit noch im Buch nachschauen. Ich bleibe allein in der Wachstube der Freiwilligen Turnerfeuerwehr von Simmering, in der das Gespräch stattfindet. Hinter einer Umfriedung der Geiselbergstraße steht das Spritzenhaus und das Wachzimmergebäude, an das sich das Bretterhäuschen mit der Wohnung des Scharfrichters schließt. Trotzdem er nur ein hölzernes Häusel bewohnt, ist er einer der geachtetsten Bürger von Simmering und Hauptmann des Feuerwehrvereins. Na was denn, wir sind in Wien und die Hauptsache ist doch, dass einer einen interessanten Beruf hat, dass man einer ist, mit dessen Bekanntschaft man protzen kann. Warst, Alte, mit wem ich heute beisammen war? Mit dem Henker von Wien. Der kaiserlich-königliche Henker ist Besitzer des Ehrenzeichens vom Roten Kreuze. Patriae ac humanitate. Schön eingerahmt hängt sein Bild an der Wand der Wachstube, neben den Porträts von Kaiser Franz Josef, Georg Schönerer und Oskar von Höffel. Ein besonderer Uniformständer ist für Helm, Degen und Bluse des Hauptmanns reserviert. Herr Lang schleppt einen Folianten herein und ein Fotografiealbum, in dem seine Familienmitglieder, seine Gehilfen, die meisten in Athletendress und wichtige Hinrichtungen verewigt sind. In dem großen Buche sind alle Strangulierungen handschriftlich verzeichnet, die die Herren Willenbacher, Seelinger und Lang von Amts wegen vollzogen haben. Die Eintragungen beginnen mit Enrico Francesconi, dem Geldbriefträgermörder vom Trattnerhof, der am 16. Dezember 1876 aufgeknüpft wurde. Der nächste ist Ferdinand Hackler, Raubmörder, gehängt am 16. Mai 1877 im Gebäude der Kaserne in der Alserstraße. Dann kommen die Dienstbotenmörder Hugo Schenk und Karl Schlosserek am 22. April 1884 und ihnen mussten am 8. August 1884 die Anarchisten Hermann Stellmacher und Kammerer folgen. Die Wiener Lokaltätigkeit Langs hat am 21. Mai 1901 mit Stefan Waniek eingesetzt, der, bei einem Einbruch in Favoriten überrascht, auf seine Verfolger geschossen und eine Frau Hoffmann getötet hat. Am 11. August 1902 zieht Lang den Johann Woburil, Mörder am Trödler Kessler, ins bessere Jenseits. Am 25. April des nächsten Jahres hängt Herr Lang den Mörder der Rudolfsheimer Trafikantin Marie Jülich von Jülichenthal, den Messerschmidt Anton Senekel, der zwei Tage nach seiner Tat auf dem Selbstmörderbankel im Prater gesessen und das geraubte Geld gezählt hatte, was zu seiner Verhaftung führte. Senekels letzte Worte waren an Herrn Lang gerichtet. »Leck mir am Arsch«, lauteten sie. Und Herr Lang nimmt ihm das sehr übel. Wenn irgendwo in Österreich eine Volksforderung auf der Straße erhoben wurde, so schickte Wien sofort das Standrecht und den Herrn Lang hin. Mit seiner Handtasche erschien er als Ultima Ratio. In Ungarn hat er den Oberleutnant Bela von Paap hingerichtet, der im Jahre 1900 durch einen Bauer seinen Bruder erschießen ließ, um in den Besitz des Majorats zu gelangen. Die Hinrichtung Battistis ist sein berühmtester Fall. Herr Lang sucht aus seinem Album die Bilder heraus, die den Tridentiner Landtags- und Reichstagsabgeordneten Cesare Battisti zeigen, wie er in Hauptmannsuniform an seinem Todestage am 12. Juli 1916 seine Zelle im Kastell von Trient verlässt um in das Gerichtsgebäude überführt zu werden. Hier erhielt er schäbige Zivilkleider, und auf anderen Fotografien sieht man bereits den Richtpflock mit der Leiche und eine Reihe von gefühllos umherstehenden und siegesbewusst lächelnden Feldwebeln. Bilder, die als gutes Propagandamittel gegen die Monarchie von der Entente in Hunderttausenden von Exemplaren vervielfältigt und verbreitet wurden. Herr Lang rühmt die gute Haltung Battistis. Ohne mit der Wimper zu zucken, ließ sich der Delinquent die Schlinge um den Hals legen, und bevor sie zugezogen werden konnte, rief er »Evviva Italia!« Am gleichen Tage wurde auch ein anderer Irredentist, der italienische Oberleutnant Dr. Finzi aus Rovereto, hingerichtet. Im Frieden war Dr. Finzi kaiserlich-königlicher Gerichtsbeamter gewesen und hatte als solcher bei einer Justifikation die Lang an einem Jungen des Raubmordes schuldig befundenen Mühlenbesitzer namens Nathan in Rovereto vornahm, interveniert. Nachher hatte er sich viel von Meister Lang aus dessen Praxis erzählen lassen. Dass er selbst einst unter die Hände Langs kommen werde, hatte er sich wohl nicht gedacht, aber erkannt hat ihn Dr. Finzi sofort. Als Lang zwei Tage vor der Doppelhinrichtung nach Trient gekommen war, trafen sich Battisti und Finzi, jeder aus seiner Zelle unter starker Eskorte zu den letzten Verhören geführt. »Scharfrichter Lang aus Wien ist schon da«, rief Battisti seinem Freunde zu. »Ich habe ihn schon gesehen, ein alter Bekannter von mir.« Das war das letzte Gespräch, das die beiden Märtyrer miteinander geführt haben. Herr Lang berichtet das mit Stolz, zeigt mir die Marschroute des Kriegsministeriums, die Spesenrechnung, die Belege. Insgesamt hat er für die Hinrichtung Battistis 560 Kronen berechnet. Stücke vom Strick Battistis waren dann im Trentino sehr gesuchte Artikel. Aber es war alles Schwindel. Ich darf das Seil nicht verkaufen, ich bin ja beeidigter Staatsbediensteter. Naja, meine Gehilfen, die machen Geschäfte mit allen möglichen Stricken, nur mit dem richtigen nicht. Vom Strick Battistis dürften sie mindestens 20 Meter verkauft haben. Aber den echten können sie bei mir sehen. Ich habe ihn drüben in meiner Wohnung. Herr Lang bringt eine schwarze Reisetasche. In Zeitungsblättern, die er darin aufbewahrt hat, sind die Todesurteile zu lesen, zu deren Vollstreckung sich Meister Lang außersehen glaubte und in denen er zu gegebener Zeit nachlesen wollte, was sich sein Opfer hatte zu Schulden kommen lassen. Ein Blatt trägt die Überschrift »Dr. Cramar und Dr. Rasin zum Tode durch den Strang verurteilt«, ein anderes »Verurteilung Friedrich Adlers zum Tode«. Der Scharfrichter hat inzwischen die schwarzen Zwirnhandschuhe aus der Handtasche genommen, die er zugleich mit seinem schwarzen Anzug bei jeder Hinrichtung anlegt. Die Riemen, die man dem Malefikanten um die Achsel schlingt, wenn man ihn zur Richtstätte führt, und die schwarze Seidenschnur, mit der man ihm die Hände bindet. Er zeigt mir auch, wie man den Strick einseift, presst eine Stahlklammer, den Kloben zwischen zwei Schränke, zieht die Doppelschlinge durch, den wirklichen Strick Battistis, und will sie mir um den Kopf legen. Ich empfehle mich. Ende von Abschnitt 47.